Mehr von Demmler nach 30 Minuten Nonstop Europe's Alternative Music hier auf Radio Marabu. Dieser beginnt mit einem Text von Demmler für einen Künstler, der ihm auch dadurch viel zu verdanken hat. Hallo, hier ist Radio Marabu auf Kurzwelle 6150 und hier spricht Hans-Jürgen Bayer. Absolut. 30 Minuten Nonstop Marabu. 9, 8, 7, 6, 5, 4. 2, 1. Jetzt auf Radio Marabu. Man den Baum, doch bis er trägt, vergeht die Zeit, die Zeit. Schnell träumt man den Traum, doch bis er wahr wird, ist es weit, so weit. Erst Sonne scheint. Der Klassiker von Hans-Jürgen Bayer. Und hier kommt Kollege Jürgen Eger. Das nächste Lied ist in der Thematik etwas ähnlich. Es heißt Schafelied. Und das geht darum, dass zwar zwischen dem Schafsein vor seinem Herrn Jesus Christus und dem Schafsein im Leben kein unbedingter Zusammenhang besteht, aber doch offensichtlich ein statistischer. Also man schaue sich die Bundestagswahl Ergebnisse vom März 1983 an, zu einem Zeitpunkt, in dem man immerhin wissen konnte, wenn man ein bisschen Zeitung liest, was diese Regierung im Herbst beschließen würde. Also da konnte man ganz sicher sein, bei den anderen konnte man noch ein bisschen raten. Tja, Schafelied. Es weiden auf winternen Wiesen die Schafe, die es genießen, in warmer Wolle zu gehen, das wollen wir erst einmal sehen. Denn es sind dumme Schafe, blökne, dumpfe, brave. Und hier ist auch schon die Schere, gebt Wolle, bekommt dafür Ehre. Und glaubt nur an diese Gerechtigkeit und übt euch in blöder Heiterkeit. Die Schafe werden geschoren, so haben sie noch nie gefroren. Ein rechter Hammel zieht den Schluss, dass das am Wetter liegen muss. Es stellen den Stuhl vor die Türen, die, die die Not nicht verspüren. Denen, die mit dir verwandt sind, ein mancher den Strick von der Wand nimmt. Die meisten stehen ruhig in Reihe, dass man ihnen ja doch verzeihe, wenn bittend die Stimme sie dämpfen, statt für ihre Rechte zu kämpfen. Weil Gott ihnen leer macht die Töpfe, sie sehen die Fassaden, sie sehen nicht die Köpfe. Nee, die Schafe werden geschoren, so haben sie noch nie gefroren. Ein rechter Hammel zieht den Schluss, dass das am Wetter liegen muss. Es braucht ein Arbeiter Arbeit bei jahrelanger Freizeit. Ist er zu frei zu leben, das merkt er spätestens eben, wenn es zu spät für ihn ist. Vielleicht hilft Jesus Christ und gibt ihm einen Job beim Bauen. Alle hab er gießt Fundamente, verpschinkt zwei und ist, wenn es aufwärts geht dabei, la, la, la, la, la, la, la, la, und ist nun herrlich himmelfahrtsfrei. Die Schafe werden geschoren, so haben sie noch nie gefroren. Ein rechter Hammel zieht den Schluss, dass das am Wetter liegen muss. Ein mancher steht zitternd vom Wetter und könnte sein eigener Retter sein, wenn er nur sähe, wie es gemacht wird und wehe. Die nachgeplapperten Sprüche werden dann giftige Flüche, wenn totalitär pazifistisch und supermachtsbolschewistisch doktrinär ideologisch die Völker kreppieren. Ob mit Bock oder nicht, wird niemand genieren. Die Völker werden geschoren, sie trauen kaum ihren Ohren, denn täten sie's, wüssten sie's sicher besser und liefen den Metzger nicht noch ins Messer. Nee, nee. Es wetzen die Metzger das Messer und werden nimmer Kesser und setzen es schon an die Kehle, dass sich das Schaf daran quäle. Das blökt ihm nur blöd entgegen die Bitte um Gottes Segen und gibt ihm dafür sein Gehörne und gibt es ihm dankbar und gerne. Und dass das Messer die Kehle piekt, vielleicht nur am falschen Standort liegt. Von Crues Missiles wird man verschont, wenn man nur in Disneyland wohnt. Und dass das Messer die Kehle biegt, vielleicht auch am falschen Standpunkt liegt. Die Schafe werden geschoren, so haben sie noch nie gefroren. Ein rechter Hammel zieht den Schluss, dass das am Wetter liegen muss. Jede kleine Rakete kostet unsere Knete, ob Merker und Rubel üben, ob D-Mark und Dollars drüben. Doch was für den einen Unsinn, das heißt für den anderen Gewinn. Hier laufen die Friedenskampffronten entlang der Kriegsgewinnkonten. Die teilen nun mal nicht ein jegliches Land. Und was üben Schutz, das ist drüben Schand. Und sabbern die Medien auch ältesten Kohl, ich fress ihn nicht zu meinem Wohl. Die Schafe werden geschoren, so haben sie noch nie gefroren. Ein rechter Hammel zieht den Schluss, dass das am Wetter, dass das am Wetter, dass das am Wetter, dass das am Wetter, Wetter. Ein kleiner Zug sang seinen Blues. Ein kleiner Zug sang seinen Blues. Von Chitaway bis Syracuse. Von Chitaway bis Syracuse. Ein kleiner Zug sang seinen Blues. Ein kleiner Zug sang seinen Blues. Von Chitaway bis Syracuse. Streng war der Frost, der Wind sang hey. Hey, hey, hey. Von Syracuse bis Chitaway. Streng war der Frost, der Wind sang hey. Der Wind sang hey, der Wind sang hey. Von Syracuse bis Chitaway. Drei Herren boten ihren Gruß. Drei Herren boten ihren Gruß. Von Chitaway bis Syracuse. Von Chitaway bis Syracuse. Drei Herren boten ihren Gruß. Drei Herren boten ihren Gruß. Von Chitaway bis Syracuse. Setzten sich in meine Nähe. Und setzten sich in meine Nähe. Von Syracuse bis Chitaway. Von Syracuse bis Chitaway. wasted away. Und der aus Syrakus und der aus Chitaway sang zu mir her. Oh yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ich habe fast den Entschluss. Ich habe fast den Entschluss. Nicht Chitaway, nicht Syrakus. Ich sah den Dritten an, oh yeah. Ich sah den Dritten an, oh yeah. Von Syrakus bis Chitaway. Und dieser Mann war nicht, oh yeah. Und dieser Mann war nicht, oh yeah. Von Syrakus, von Chitaway. Du Fremder, spüre meinen Kuss. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Von Chitaway bis Syrakus. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Du Fremder, spüre meinen Kuss. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Von Chitaway bis Syrakus. Spür meine stillen Hochzeitwelt. Spür meine stillen Hochzeitwelt. Von Syrakus bis Chitaway. Von Syrakus bis Chitaway. Spür meine stillen Hochzeitwelt. Spür meine stillen Hochzeitwelt. Von Syrakus bis Chitaway. Bis Chitaway. Bis Chitaway. Hey, hey, hey. Syrakus. Hey, oh yeah. Way across the USA, plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a she. She said, "Hey, babe, take a walk on the wild side. Hey, babe, take a walk on the wild side." Candy came from out on the island. In the back room, she was everybody's darling. But she never lost her head. Even when she was giving head, she said, "Hey, babe, take a walk on the wild side. Hey, babe, take a walk on the wild side." The colored girls go do do do do do do do do do do do do do do do do do do do. Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they say, "Hey, babe, take a walk on the wild side." He said, "Hey, Joe, take a walk on the wild side." Sugar Plum Fairy came and hit the street, looking for soul food and a place to eat. Went to the Apollo. You should have seen them go, go, go. They said, "Hey, babe, take a walk on the wild side. Hey, sugar, take a walk on the wild side." All right. James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Valium would have helped that bash. She said, "Hey, babe, take a walk on the wild side.

In der perfekten Welt sind wir die Stadt, der Musik verbunden, leben wir von Tag zu Tag. Wir sind die Vagabunden, wir treiben durch die Stadt, der Musik verbunden, leben wir von Tag zu Tag. Radio. Es regnet Lügen. Es regnet Phrasen, komm lass uns feiern, komm lass uns tanzen. Die ganze Nacht hier auf dem Tisch, ich hasse dich und du hast mich. Ich will euch alle nicht mehr sehen, ich kann Menschen nicht mehr ausstehen. Jede Berührung bringt mich in Rage. Ich glaube es selbst nicht, wenn ich sage, wenn wir die Kälte und den Trotz verjagen. Der Sommer in die Stadt wird fahren, der Sommer in die Stadt wird fahren, der Sommer in die Stadt wird fahren, der Sommer. Auf Wägen mit Girlanden vom Dorf, wo früher Hexen brannten. Aus dem Westen oder vom Süden, es ist egal, wenn wir ihn nur kriegen. Die Lieder würden wieder warm, wir zögen uns nicht so blöd an. Das Eis erschmelze in den Getränken, der Schweiß erträufelt von den Wänden, wenn wir die Kälte und den Trotz verjagen. Der Sommer in die Stadt wird fahren, der Sommer in die Stadt wird fahren, der Sommer in die Stadt wird fahren, der Sommer. Lügen, es regnet Phrasen, das Herz muss feiern, der Kopf will rasen und wir tanzen, so wie früher, als alles auch schon nicht aus Gold war. Aus der aktuellen Radio Marabu Playlist Die Sterne davor, Eisberg aus Düsseldorf. Wir haben die Kings gehört und ein Kings-Klassiker von Kirsty MacColl. Live kamen zu Ohren Susan Vega und Marilla Rodovic, Jürgen Eger und Hans-Jürgen Bayer. Eine polnische Nummer mit einem Text von Kurt Demmler. In der nächsten Stunde Marek Rechuta. Gleich geht es aber weiter mit dem Werk Demmlers selbst. Radio Marabu. Radio Marabu. Alternative Music. Bevor Jürgen Eger drei weitere Titel von Kurt Demmler aussucht, gibt es drei von mir ausgewählte. Sie ist eine gute Frau, glückliche Tage und ich liebe dich. Sie ist eine gute Frau. Sie ist eine treue Frau. Sie tanzt die kleineren Rollen an einem kleinen Theater. Sie hat einen Sohn geboren, der ist grad ein Jahr geworden. Und für den Sohn hat sie laut Trauschein auch einen Vater. Aber der ist Ingenieur in einem Büro in Berlin. Und er kann nur selten her, und sie kann nur selten hin. Sie hat eine Nachbarin, da gibt sie das Kind oft hin. Die schaut auch mal nach dem Rechten, wenn sie abends tanzt im Theater. Frau Nachbar hat auch einen Sohn, nur der ist viel älter schon. Kommt jeden Tag nach Haus und dem Kind vielleicht schon vor wie der Vater. Und er kann nur selten her, und sie kann nur selten hin. Ich weiß, sie wissen schon, sie und Frau Nachbars Sohn. Man sagt die schlechtesten Dinge den Leuten nach vom Theater. Sie ist eine gute Frau, sie ist eine treue Frau. Einen Mann erst gekannt und der wurde gleich von ihr Vater. Aber der ist Ingenieur in einem Büro in Berlin und er kann nur selten her und sie kann nur selten hin. Nicht, dass sie es sehr nötig hätte, sie war noch nie sehr froh im Bett. Doch manchmal träumt sie, es erwarte sie jemand nach dem Theater. Und als es dann so geschah, sie den Traum in Erfüllung sah, fragte sie nicht, war der, der da war, ihres Sohnes Vater. Aber der ist Ingenieur in einem Büro in Berlin und er kann nur selten her. Und sie kann nur selten hin. Sie hat eine ganze Nacht mit Frau Nachbars Sohn gemacht. Doch es war ihr, als wär's ein Stück vom Spielplan ihres Theaters. Sie ist eine gute Frau. Sie ist eine treue Frau. Denkte das Kind zu gegen Morgen und gedachte in Lieb seines Vaters. Aber der ist Ingenieur in einem Büro in Berlin und er kann nur selten her und sie kann nur selten her. Glückliche Leute, kam ich auch in eine Stadt, die der Fernsehgott vergessen hat. Man ging zueinander abends auf Besuch, machte Hausmusik und las ein Buch. Glückliche Leute, glückliche Leute, die im Wirtshaus saßen, saßen nicht allein, und die Burschen hatten Mut vom Wein. War nicht nicht so verklemmt und fad wie anderswo. Oder wurde manches Mädchen froh? Glückliche Leute, glückliche Leute, glückliche Leute, glückliche Zeit. Heute ist heute und so weit liegt jenes Städtchen, von dem ich sing. Da komm ich niemals wieder hin. Ja, glückliche Leute, glückliche Stadt, die noch kein Television hat. Glückliche Leute, nur ganz selten auch, spüren wir davon noch einen Hauch. Dann zieh deine Ruhe ein in unser Haus. Sendeschluss, stell die Geräte aus. Man erkennt einander und entkommt den Wein. Und der Mensch blüht auf im Kerzenschein. Glückliche Leute, glückliche Leute, glückliche Zeit. Heute ist heute und so weit liegt jenes Städtchen, von dem ich sing. Da komm ich niemals wieder hin. Ja, glückliche Leute, glückliche Stadt, die noch kein Television hat. Glückliche Leute, nur ganz selten auch, spüren wir davon noch einen. Ich liebe dich, das heißt, ich liebe dich und nicht, was es in schlechten Schlagern heißt. Ich liebe dich, das heißt, ich bin dir gut, auch wenn du es manchmal nicht sicher weißt. Ich liebe dich, das heißt, ich lebe mit dir, heißt morgens aufstehen ohne Scham und Fluch. Ein Kuss, ein Lachen, ein gekochtes Ei und dass ich immer finde, was ich such. Das heißt, den Weg zur Arbeit mit dem Fahrrad. Das heißt, ich bin geschickt auf dem Gerüst. Das heißt, die Sorge vor dem Älterwerden, weil dir vom Hässlichwerden bange ist. Das heißt, dass ich auch auswärts mich beherrsche und wenn die Kumpels lachen, ich bleib brav. Das heißt, dass ich nur manchmal, wenn ich schlafe, mit einer fremden Frau ein wenig schlaf. Die Stirn und sag es so. Ich liebe dich, das heißt, ich bin dir gut und ein paar Blumen find ich immer wo. Ich liebe dich, heißt, ich gewöhn mich dran, mich nur als eine Hälfte zu verstehen. Das heißt zum Beispiel, ein Sonnenuntergang ist ohne dich für mich nur halb so schön. Das heißt, wir sind nicht immer einer Meinung, obwohl, nein, weil die Weltanschauung stimmt. Das heißt, wir reden manchmal auch von Scheidung und neues Feuer glüht, es verglimmt. Das heißt, ich bin dir gern und immer treu geblieben und wär ich's nicht, ich dächte nicht mehr dran. Das heißt, so ich's vergessen hab, sag ich dir keine Lügen, wenn ich dir sag, dass ich mit dir nur kann. Ich liebe dich, das heißt, ich mach uns Kinder, die uns in unserer Liebe ähnlich sind. Das heißt, die Liebe zwischen uns wird größer, das heißt, sie wächst und wächst mit jedem Kind. Ich liebe dich, das heißt, ich liebe dich und nicht, was es in schlechten Schlagern heißt. Ich liebe dich, das heißt, ich bin dir gut, auch wenn du es manchmal nicht sicher weißt. Auch wenn du es manchmal nicht sicher weißt. Den ersten Teil des Demmler-Buches von Malcolm Z. schließt der Text des Liedes »Mein Herz muss barfuß gehen« ab. Es ist das Lied, das die Tragik des Lebensendes Kurt Demmlers meiner Meinung nach am ehesten entspricht. Die Hass- und Lügensender und Zeitungen hatten ein anderes parat als Pseudobeweis seiner Schuld. Mein Herz muss barfuß gehen durch diese Welt. Kein Schutz für seine Zehen wird ihm gestellt. Kein Schutz für seine Sohlen, die sind so zart. Und ach, die Wege dieser Welt sind so hart. Mein Herz muss barfuß gehen, und das tut weh. Mal durch die Feuerglut und mal durch den Schnee. Streut man ihm Rosen, streut man ihm auch den Dorn. Trifft es auf Liebe, trifft es auch auf den Zorn. Mein Herz muss barfuß gehen durch diese Welt. Kein Schutz für seine Zehen wird ihm gestellt. Kein Schutz für seine Sohlen, die sind so zart. Und ach, die Wege muss barfuß gehen, wie's ihm gebührt. Kein Kiesel und kein Grashalm, den es nicht spürt. Kein Schuster, der ihm machte so ein paar Schuhe, dass es bequem könnt gehen und fühlen dazu. Dass es bequem könnt gehen und fühlen dazu. Dass es bequem könnt gehen und fühlen dazu. Ich bin auf einer langen Reise, war mir bislang auch nicht bekannt. Letztlich endete sie viel zu früh, die Stimme wusste es offenbar nicht, als Kurt das Lied aufnahm. Ich bin auf einer langen Reise, will dorthin, wo ich noch nie war. Von Gletschereis bis Meeresbrandung kenn ich mich aus, ist alles klar. Die Wiesen grün in grünem Frühling, Sommer vergoldet das Getreid. Der Herbst errötet vor dem Winter und dann wird weiß und weit die Zeit. Ich bin auf einer langen Reise und weiß genau, wohin ich will. Ich kenn die Städte und die Hektik, ich kenn die Dörfer klein und still. Ich kenn die Menschen, die da wohnen, die Mädchen ganz besonders gut. Ich kenn die Wünsche und die Flüche und das, was man gewöhnlich tut. Ich bin auf einer langen Reise und weiß nicht, komme ich jemals an. Doch wenn ich ankomme, Freunde, glaubt mir, dann komme ich bei mir selber an. Und das ist eine lange Reise, beschwerlich wie halt Reisen sind. Und ob es lohnt, kann ich nicht sagen, kommt ganz drauf an, was ich da find. Wie zerbrechlich, wissend, verantwortlich der Mensch doch klingt, der das Lied vom ersten Bier singt. Negiert in einer hysterisch aufgeladenen Inländerhasskampagne, die diesen Menschen auf etwas reduzierte, was auch in ihm gewesen sein mag, was aber in fast allen Menschen ist. Das erste Bier im Leben, man zwingt sich's rein. Von Freude und Genuss kann nicht die Rede sein. Man sitzt halt mit am Tisch, wohl bekomm's, sagen die Männer. Und wenn man's öfter macht, wird man mal ein Kenner. Der erste Schrei im Stadion, man zwingt ihn raus. Man ist, obwohl schon hier, kaum wirklich aus dem Haus. Der Enthusiasmus kommt, hau ihn rein, brüllen die Männer. Und wenn man's öfter macht, wird man mal ein Kenner. Das erste Mal der Liebe, es tut noch weh. Es ist, als sagte man dann einem Traum ade. Das Mädchen wird zur Frau, zeig es ihr, höhnen die Männer. Und wenn man's öfter macht, wird man mal ein Kenner. Eins meiner Lieblingslieder von Kurt Demmler aus meinem Lieblingsalbum von ihm, Jeder Mensch muss jeden lieben, hat aber ein bisschen mit der Zeit zu tun. Ich bin halt ein Kind der 80er Jahre und dieses Album hatte große Medienpräsenz. Das erste Bier. Radio Marabu mit der Kurt Demmler Sendung mit mir und Jürgen Eger. Wir haben noch ein bisschen Zeit und meinen, zart soll es bleiben. Zart soll es bleiben, wir sind die Liebe, wir sind das Lachen und Traurigsein, wir sind die Stille der einfachsten Worte, wir sind die Worte der Stille hinein. Nicht jeder Blick in der Bahn weiß genau, und es gibt Worte, die würden zerstören. Nicht jedes Mädchen ist schon eine Frau, da will man auch nicht einem anderen gehören. Nicht überspringen die Küsse im Flur, nicht gleich im Zimmer aufs Bette sich setzen und dann Thema 1 in direktester Tour. Und alles, was gut ist, wird Grinsen zerfetzen. Zart soll es bleiben, bis in die Liebe, bis in das Lachen und Traurigsein, bis in die Stille der einfachsten Worte, bis in die Worte der Stille hinein. Nicht 3 Sekunden nach Sehnsuchtsbeginn, schon luxäugig lauern's die Chancen ermessen. Von Einsamkeit faseln zum nackten Gewinn. Nicht ruhen, nicht warten, nur sein und vergessen. Nicht in die dunkelste Ecke der Nacht sich klumpen, weil schubsen und drängen und saugen und schwitzende Hände, die haben's vollbracht. Und niemand befragt noch. 2 ängstliche Augen. Zart soll es bleiben, bis in die Liebe, bis in das Lachen und Traurigsein, bis in die Stille der einfachsten Worte, bis in die Worte der Stille hinein. Freunde, sagt nichts von modern sein und so. Es ist die Mode schon wieder viel weiter. Es ist modern nicht identisch mit roh. Es ist der Mensch auch ein Menschenbereiter. Es ist ein jeder sein eigener Herr. Im Dunkel gedunsene Nachtschattentriebe duldet die heutige Sonne nicht mehr. Und wieder modern wird die herrliche Liebe. Dort soll es bleiben, bis in die Liebe, bis in das Lachen und Traurigsein, bis in die Stille der einfachsten Worte, bis in die Worte der Stille hinein. Die wichtigen Dinge, goldene Reifen, diamantene Ringe, der ertante Silberbesteck oder ein Käfer im Dreck. Was sind die wichtigen Zeilen von der Karriere, die der unsagbar steilen, vom Sport oder Urlaubsort oder ein ganz liebes Wort? Was sind die wichtigen Sachen, dass wir uns endlos fertig nur machen, dass man was erwerbbar erwirbt, noch kurz, bevor man dran stirbt. Aus dem Prinzenalbum Dinge, das war Kurt Demmler in den 80er Jahren, zurück in die 70er Jahre. Eine kleine Wahlrede. Eine kleine Wahlrede für Ferdinand Wieck, BKP. Zum Zeitpunkt der Handlung, ADF, Bundestagskandidat für den Wahlkreis Hameln-Springe, Bundesrepublik oder seine, wenn auch nur 8 Zweckerfolge. Den Bürgern von Hameln die Augen zu putzen, sah man Ferdinand Pieck einst den Wagen benutzen. So mit Lautsprecher vorn und Plakaten ringsum und die Bürger verhielten und drehten sich um. Das hat der Ferdinand als erstes bezweckt. Doch noch hat er sich keine angesteckt. Er rief alle Bürger durch Lautsprecher auf, auch auf den Plakaten, da stand es darauf: Lasst den Adolf von Tappen nicht aufspielen länger, erinnert euch voriger Rattenfänger. Das hat der Ferdinand als zweites bezweckt. Doch noch hat er sich keine angesteckt. Die Polizei ließ ihn nicht lange in Ruhe, schon hält sie ihn an und sie sagt auch gleich du zu ihm und noch mehr, doch Genehmigung war da und die Bürger am Rande, die machten haha. Das hat der Ferdinand als drittes bezweckt. Doch noch hat er sich keine angesteckt. Die Polizei nimmt ihn ein zweites Mal hopp, reißt runter den durchgekreuzten Hitlerkopf, der am Wagen mitklebt. Die Bürger schauen zu, doch 2 oder 3, die machen schon Buh. Das hat der Ferdinand als viertes bezweckt. Doch noch hat er sich keine angesteckt. Beim dritten Mal anhalten nimmt man ihn fest, auf hören Befehl, wie verlauten man lässt. Doch nicht haben kann das, wie ein jeder erkennt, bleibt nur der CDU-Regierungspräsident. Das hat der Ferdinand als fünftes bezweckt. Doch noch hat er sich keine angesteckt. nahm ihn an Händen und Füßen und stieß ihn eine Treppe hinunter in ein Verlies und ließ dann noch, oh welch ein Zufall ist das, ihn beinahe ersticken an Auspuffgas. Das hat der Ferdinand zwar nicht gerade bezweckt, doch er hat es dann auch mit aufgedeckt. Die Demonstration gegen Taten fand statt am Tag, da man Ferdinand verhaftet hat. Als man dies erfuhr, noch um dieselbe Zeit, war nur unterstrichen die Notwendigkeit. Das hat der Ferdinand als siebtes bezweckt. Doch noch hat er sich keine angesteckt. Und Tausende zogen zur Polizeiwache und forderten Demokratie in der Sache und erkannten dann, was ihn befreite, war die Kraft ihrer Klasse. So eine Demokratie. Das hat der Ferdinand als achtes bezweckt. Nun erst hat er sich erstmal eine genehmigt. Das hat der Ferdinand als achtes bezweckt. Nun erst hat er sich eine angesteckt. Was Ferdinand Pieck so erreicht schon hat, erreichte er als Bundestagskandidat. Und was er erst alles erreichen mag, säße er endlich auch im Bundestag. 1979, Wanda. Wanda, das ist das Mädchen aus der 11. Ich gebe in der 11. Englisch. Sehne sie, seit ich sie sah. Wanda, ich weiß genau, es geht ihr ähnlich. Sie sieht mich an durch tausend Schleier und ist oft gar nicht richtig da. Wanda, ich möchte alles rings vergessen, mit ihren Kerls die Kräfte messen und Samstag mit ihr baden gehen. Wanda, ich möchte mich ganz heiß bemühen, sie aus der engen Schulbank ziehen und sagen, Wanda, du bist schön. Wanda, wenn sie die Beine spreizt beim Sitzen, ein Mädchen ist noch keine Dame, bricht ein mein ganzes Lehrprogramm. Wanda, wenn sie die Lider hebt beim Aufstehen und schaut mir glänzend in die Augen, verlieren die Äste ihren Stamm. Wanda, wer sollte da die Konventionen und seinen Ruf noch länger schonen? Ein Lehrer ist doch auch ein Mann. Wanda, und sollt man mich dafür entlassen? Ich will sie halten, will sie fassen. Ich will's und dabei lass ich's dann. Wanda, wär ich mir ihrer wirklich sicher? So zwischen Mädchenliebe, Neugier und Eitelkeit ist's nur ein Schritt. Wanda, ich könnte alles für sie geben, doch dann steh ich in dem Gelächter der Leute, ja, und sie lacht mit. Wanda, so also bleib ich nur ihr Lehrer, doch es wird schwer und immer schwerer, dass ich fast um Versetzung bitt. Wanda, doch Gott sei Dank, man wird ja älter, und sagt man mit den Jahren kälter, und dann lach ich selber mit. Wanda, so hat sich wohl schon manche Wanda geprägt in stille Lehrerherzen, doch alle Gesten blieben steif. Wanda, und ungehört verschollen die Seufzer im großen Sturm der Weltprobleme, und auf die Minen kam der Reif, und auf die Minen kam der Reif, und auf die Minen kam der Reif.